Die Hasenhaftpflicht. Ein Häschen kam zum Weihnachtsfest wegen zu langer Ort, zu nah an Sandbaum geäst und hat den Halt verloren. Der Griff zum unteren Zweig Emsland erstarrt und mit Entsetzen. Das Häschen sein baumte dann in die Vitrine fressen. Die Musik spielte Stille Nacht. Der Nachbar schrie, wohl irre. Am Boden lag die ganze Pracht vom Christbaumschmuckgeschirre. Dem Häschen zitterten die Beine. Es piepste, scheiß Bescherung, und dachte, jetzt hilft nur noch eine Versicherungserklärung. Und während längst schon alles schlief, schrieb unser Häschen einen Brief. Liebe Hasenhaftpflicht, bitte ersetzt mir Schmuck und Schrank für meines Wohnungsnutzen. Ich werde auch zum Dank die Ohren mir mal stutzen.